Das ist das Schiff, das heißt, das war es, mit dem die Vettern nach Samoa wollten. Daraus ist leider nichts geworden, weil ihnen die Meeresgötter grollten. Da sitzen sie zu zweit in ihrem Rettungsboot und sehen, wie groß und weit der Ozean ist. Jetzt bloß nicht hängen lassen. Lächle heißt das oberste Gebot, wenn du in so einer hoffnungslosen Lage wie die beiden bist. Da drin müsste das Wichtigste für einen Notfall sein. Na wunderbar, denkt Jack. Da gucken wir doch gleich mal rein. Ja, freu dich nur. Die werden nicht besonders köstlich sein, die Schiffbruchkekse von der Nautikfirma Unger. Wohl eher sowas wie ein Tropfen auf den heißen Stein bei Schwächeanfällen, verursacht durch extremen Hunger. Jack glaubt, er könnte seinen Augen nicht mehr trauen. Aber es stimmt, er sieht den Vetter irgendetwas kauen. Ein letzter Keks in der sonst leeren Dose macht es offenbar, dass aller skrupelbar ein anderer, wie es aussieht, etwas schneller war. Lass gut sein, Jack. Wir müssen nicht verhungern. Was glaubst du, wie viel Fische unter unserem Boot auf einen Bissen hoffend herumlungern? Er jedenfalls glaubt fest daran. Dann fällt ihm ein, dass das nur hinhauen kann mit einem Wurm am Haken. Oder sollte man versuchen? Es ist der Einfall mit den Popeln als sehr erfolgreich zu verbuchen. Das ist gewiss nicht fein und zugegeben auch ein bisschen eklig. Den Fischen ist's egal und nach einem Schiffbruch eben alles möglich. Das Einzige, was sie gerettet hatten, war der Erste-Hilfe-Kasten. In dem erwacht auf hoher See nun und nach langem Fasten Didi und sieht, welch himmlisches Vergnügen, den Riesenhaufen Fische vor sich liegen. Rasch die Serviette umgebunden. Was darauf folgt, ist das Werk von Sekunden. Nach Schuldzuweisungen der üblen Art, dem Kampf hinter der Jalousie, die uns wohl einiges erspart, hat Oggi seine Nase doch zurückbekommen. Der Vetter Jack, vom Hunger im Gedärm total benommen, sieht alles um sich her schon recht verschwommen. So sieht er da, wo Oggi eben stand, jetzt einen Wurm in Rosa. Und der verhilft ihm zu dem Karpfenfisch Butaris mendicosa. Oggi, der die Signalpistole für die Leuchtmunition entdeckt, hat den Gevatter, der wohl glaubt, er wolle sich erschießen, sehr erschreckt. Was für ein Trottel, denkt der Kater und sucht gewohnheitsmäßig ab die Wasserwüste. Oh, Hutzli, Putzli, Katzengott, du Übervater aller Kater! Nein, sieh nur, Jack, da kommt ein Schiff, das uns schon lange sehen müsste. In Didi hatte sich der dicke rote Butt verguckt, hat ihn an Bord gebracht und hier behutsam ausgespuckt. Von Freude überwältigt legen für die Retter die zwei eine schmissige Revue auf ihres Schlauchboots Bretter. Doch jäh erstarren sie mit hoch erhobenen Händen. Sie sehen das Schiff mit einer eleganten Schleife wenden. Marsmännchen in ihrer Untertasse soll man, weil sie von total anderer Rasse sind und nur wenig Spaß verstehen, besser nur einmal schießen, wie wir sehen, weil sie aus einem Schlauch sonst schnell ein Rennboot machen. Nur Didi, von den beiden Katern findet keiner das zum Lachen. Schön. Ein Namenszug aus Tausenden von Blüten. Zerstört. Das findet allerdings nun Bob gar nicht zum Lachen. Oggy und Vetter Jack sollen sich vor ihm mal hüten. Der Dicke kann schnell Kleinholz aus den beiden machen. Na Gott sei Dank, da ist der Pool. Und Bobby Gottlob wasserscheu. Ja und? Die kommen irgendwann ja raus und darauf wartet er. Ganz cool. Es war wohl nichts mit Gott sei Dank. Den Katern droht ein zweites Mal der Untergang. Und auch den Keks vor ihrer Reise hier vergessen, hat, ohne viel zu fragen, ein anderer gefressen. Das ist ein Tag, von dem der Kater schon lange, lange träumt. Am 1. März werden bei Oggy die Gartenzwerge rausgeräumt. Dann wird geputzt, gewischt und frisch bemalt, bis jeder Zwerg wie neu aussieht und Oggy strahlt. Einer ist unter allen diesen Zwergen, den man mechanisch in Bewegung setzen kann. Damit, dass sich die Kakerlaken drin verbergen, fängt selbstverständlich wieder Zorres mit dem Kater an. Ja, ja, so ist das, Oggy. Auch anderen fällt etwas ein. Und sollte es nur via Katapult ein Schuss hinauf ins Weltall sein. So trudelt er auf den Planeten zu, den man den Roten nennt. Ach so, das ist wegen der Farbe, der Kater scharfsinnig erkennt. Den hatte er wohl zufällig da unten noch ergriffen. Ja und? Nun ist er mitgeflogen. Da ist was drauf gepfiffen. Was mag das sein? Neugierig wie immer drückt Joey auf einen Knopf. Jetzt fühlt er sich gleich wie zu Hause. Gibt's eins mit einer Klatsche auf den Kopf. Land- und Forstwirtschaft frei steht an solch Wegen auf der Erde, wo es so holpert und ich derart durchgerüttelt werde, denkt Oggy. Und weiter, ob das auch hier Rakete heißt, was vor mir steht, kunstvoll zusammengeschweißt? Das hier sieht schon bedeutend besser aus. Das könnte die mehr private, sprich die Wohnetage sein. Hier jedenfalls kommt Joey wieder raus. Entschuldigung. Ach so, ich merke schon, Sie können mich nicht verstehen. Der Tritt ins Hinterteil ist auf dem Planeten sehr beliebt, weil es ihn äußerst selten nur für ganz besondere Verdienste gibt. Oh. haben, wie mir scheint, vor Fremden hier keinen Respekt. Oggy kommt hoffentlich auf die Idee, dass er sich mit Joey versteckt. Ein Gartenzwerg, den man an dieser Stelle sicher nicht vermisst, eignet sich gut für ein Versteckspiel, mutig und mit ein bisschen Hinterlist. Die Marsfrau, die ihn kommen sieht, denkt, nein, hab ich ein Glück, geht aber vorsichtshalber lieber doch einen Schritt zurück. Die sehen ja alle gleich aus, ja, so wie geklont. Wartet's nur ab. Vielleicht sind diesen Anblick wir auch bald gewohnt. Verpasst bloß nicht den Anschluss, Oggy. Da in dem Tor verschwinden alle. Sieht auf den ersten Blick aus wie eine Versammlungshalle. Dann hört man eine Stimme, sowas wie eine Rede halten. Und dann verwandelt so ein Laserding die Marsgestalten in Gartenzwerge. Harmlos anzuschauen. Na, denen würde ich nicht von hier bis dorthin trauen. Es war für Oggy nicht sehr schwer zu kombinieren, dass diese Zwerge hier etwas im Schilde führen, was ganz bestimmt zusammenhängt mit der Rakete. Na klar, die soll sie auf die Erde transportieren, zu einer Invasion, weshalb sie alle reinmarschieren. Und dieser Giftzwerg trichtert ihnen ein, mit aufgerissenem Rachen und mit Zähnefletschen, den Erdball, so wie diese Marsfrucht zu zerquetschen, würde unheimlich wichtig für das Allgemeinwohl sein. Der Kleine mit der Mütze kommt in Rage. Das ist natürlich alles Sabotage. Ich hab's gesehen. Der Erdling da ist es gewesen. Auf ihn mit Hacken, Hellebarden, Mistgabeln und Besen. Nun aber los, Oggy, im Schweinsgalopp. Gar furchtbar ist in seiner Wut der aufgepeitschte Mob. Zu allem Übel ist die Rampe dort auch noch zu Ende. Oh nein, der Kater fällt den Marsianern in die Hände. Das hätten die natürlich gern. Allein, er fällt mit angehaltener Luft und Augen zu, zurück in unsere Welt. Es sollte ihn nicht wundern, wäre Bob mit all den Zwergen hier im Bunde. Verkappte Marsianer sind's. Der Ball macht seine Runde und zeigt, es sind bemalte Tonfiguren, die von der Billiensorte als Sonderangebot erhältlich im Gartencenter an der Pforte. Gehört zu den in diesem Punkte Tauben, die an die tragende Akustik des Badezimmers glauben. Frühmorgens tönt es regelmäßig durch das Haus. Katzenmusik ist für gewöhnlich Sterbliche ein Graus. Der Wäscheschrank ist leer, bis auf den einen herrenlosen Strumpf. Und aus der Reisetasche Muffels ziehen Schwaden und dem Kater dämmert's dumpf. Es wäre nicht schlecht, mit ihrem Inhalt eine Trommel zu bestücken, sich mit dem Duft von frisch gewaschenen Slips und Socken zu beglücken. Ein Stolpern, hoppla, schon sitzt du in der Waschmaschine aus Versehen und die fängt sich auch gleich noch an zu drehen. Zum Glück war sie auf Trocknen bereits eingestellt, sonst wäre ja Oggy glatt ersoffen. Tja, so kommt mancher von der Welt. Die Tasche mit der Wäsche weg, ja, ist es denn zu fassen? Da sieht Oggy, die drei haben eine verräterische Fährte hinterlassen. Oh. Mhm. gibt's denn das? So groß kann doch nun wirklich keine Tasche sein. Man fällt und fällt. Und dann die harte Landung, wie gemein. Berge von Unterwäsche, Höschen, Hosen, Hemden. Oggi sieht eine Socke, die vorbeihüpft mit Befremden. Oh, diese Ungewissheit bringt ihn noch um den Verstand. Wo ist er hier denn nur? Na wo? Im Unterhosenland. In einem gelben Slip mit Seiteneingriff und mit Gummiband hat Oggi sich verkrochen. Noch sind ja sein Entdeckersinn und Lust auf Fremdes ungebrochen. Nur eines macht ihn wahnsinnig, bringt ihn zur Raserei. Die drei sind mitgekommen. Zu allem Überfluss lockt ihr Geschrei eine irgendwie sehr gouvernantenhaft wirkende Socke an. Quatsch! An dem Rautenmuster sieht man doch, es ist ein Mann. Wie es aussieht, wohl die Sweatshirt- und Pyjama-Promenade. Sie führt in eine Seitentasche von der Tasche, das heißt in eine Sackgasse. Wie schade. Naja, so schade ist es nun auch wieder nicht, wie das mit Münzen angefüllte Portemonnaie verspricht. Mit Sicherheit nicht der Hauptreißverschluss. Und das bedeutet, dass das Förderband woanders hinführen muss. Da vorne rennen die Kakerlaken, sind nicht aufzuhalten. Wie wird sich zwischen all den Unterhosen die Jagd auf sie gestalten? Ah, in der scheußlich pink- und lilafarbenen müssen sie wohl sein. Nein, nein, da vorne laufen sie! Was soll die Schreierei? Was fällt ihnen denn ein? Das Warnschild hatte Oggi leider übersehen. Farblich passt er ja sehr gut zu dem Stapel. Das ist schön. Im Unterhosenland gibt's Dinge, die es sonst nirgends gibt. Da kann sogar eine Wäschetasche Auto fahren, wenn's beliebt. Weil sie ja Donnerwetter selbst das Auto ist. Hui, hat die einen Zahn drauf, die muss keiner schieben. Wow, das geht über Eingangsstufen, Vorgarten und Tor direkt auf die A7. Das sind Auslaufmodelle der in Konkurs gegangenen Firma Wilhelm Wieben. Die Tasche rast ohne Sinn und Verstand quer durch die Stadt zum Airport und darf auch gleich aufs Förderband. Der Mann vom Grenzschutz wird mir helfen. Der muss mich ja sehen, wenn wir wie alle Taschen durch die Röntgenschleuse gehen. Ja, hat sich was. Die Schleuse kann da nichts dafür. Was sieht einer denn schon, wenn er schnarcht wie ein Murmeltier? Der gelbe Jet dort ist keine Attrappe. Der Kater fällt in Lagerraum, als letztes fällt die Klappe. Am Pol war's feucht. So ist das Radar oxidiert. Und darum ist der Jet mit einem Eisberg kollidiert. Was in der Tasche war, liegt malerisch verstreut im Schnee. Die Eisbären lachen. Warum weint der Kater denn? Tut ihm was weh?